allen Lexizis, in allen Wörterbüchern, ist doch kein schöner Wort als der Tobak. Dies Wort erquicket mein Gemüte, dies Wort erkürzet mir durch seine lange Güte so manche liebe Nacht, wie manchen lieben Tag. In allen Lexizis, in allen Wörterbüchern, ist doch kein schöner Wort als der Tobak. Ihr deutschen Herren Grammatici, ihr zählet den Tobak mit Rechte zu den Nominibus vom männlichen Geschlechte. Denn der Tobak gehört nicht vor das Vieh, das Generis Neutrius ist, auch vor die Weiber nicht, die in dem Feminino stehen. Denn wenn wir auf das Genus gehen, so pflegt er, wie man billig schließt, den Männern nur allein mit Rechte zuzukommen. Jedoch die Weiber ausgenommen, die Generis communis sein. In allen Lexizis, in allen Wörterbüchern, ist doch kein schöner Wort als der Tobak. Dies Wort erquicket mein Gemüte, dies Wort erkürzet mir durch seine lange Güte so manche liebe Nacht, wie manchen lieben Tag. In allen Lexizis, in allen Wörterbüchern, ist doch kein schöner Wort als der Tobak.